Unsere Taten werden heldenhaft belohnt. Unsere Felgen sind verchromt und mit jedem Blutspritzer, der an ihnen klebt, sieht man die Auswirkungen der Schnelldesinfektion. Ey, wer hält denn das Niveau in dieser gottverdammten Szene? Unsere Taten werden heldenhaft belohnt. Unsere Felgen sind verchromt und mit jedem Blutspritzer, der an ihnen klebt, sieht man die Auswirkungen der Schnelldesinfektion. Die Szene wird gereinigt oder weggedrückt wie ein Mitesser. Spinn der Hit, Fetzer, geh zur Seite, ich mach dein Shit besser. Bitte, bitte lass dir die Fresse polieren, sonst musst du in deinen Booth einmarschieren und dein Akne verseucht ist, was du Gesicht nennst, mit Vitamin C einfolieren. Denn deine Hygiene ist schon letzte Woche in den Urlaub gefahren. Du wirst dich noch wundern, was wir für Tricks mit deinem Blut drauf haben. Creep an Chris, voll in grün, das heißt wir beide sind steril. Pass besser auf, wenn ich mit der Spritze jetzt auf die Spinner ziehe. Sind all die verseuchten Rapper tot? Ja, mein Freund, dann sind wir am Ziel. Du Pussy, disst nur deine Region, während ich auf das ganze Land ziehe. Wünsch dir lieber selber nicht, dass du uns beiden in die Hände fällst. Was wir dann mit dir anstellen, das weißt du an dieser Stelle. Selbst dein Vater ist ein Schwächling und hat sich an deinem Arm überhoben. Du willst um deine Skills wetten, doch du bist schon lange überbot. Und wegen deinen Freunden gehörst du auch nicht zu den Überdopen. Was willst du machen, wenn ja, mein zwei übersinnliche Brüder flohen. Wer hält denn das Niveau in dieser gottverdammten Szene? Unsere Taten werden heldenhaft belohnt. Unsere Felgen sind verchromt und mit jedem Blutspritzer, der an ihnen klebt, sieht man die Auswirkungen der Schnelldesinfektion. Ey, wer hält denn das Niveau in dieser gottverdammten Szene? Unsere Taten werden heldenhaft belohnt. Unsere Felgen sind verchromt und mit jedem Blutspritzer, der an ihnen klebt, sieht man die Auswirkungen der Schnelldesinfektion. Das hier geht an alle meine mächtigen, erfahrenen Gegner, die an alle meiner Stuhlwände sägen. Dann um eine Uhr zu warten, sollten sie sich lieber nochmal zurück in die Schule begeben. Wieder geht der Boy aus Königssee, der an einem Tag für Tag das so abkaut, als ob irgendein normaliger Mensch an deine Worte glaubt. Ich bitte dich, ein Auftritt vor einer kleinen Grundschule ist, weiß Gott, kein Gig, also halt bitte deine vorlaute Fresse, sonst gibt's einen Jochbeinkick, du Schrottgesicht. Eigentlich bist du ja kein einziger meiner glamourösen Zeilen wert. Denn du bist meine Zeit nicht wert, Junge, bei meinem Herrn, bitte bleib mir fern. Du und deine widerwärtigen Versuche, deine Mitmenschen von dir zu überzeugen, gehen eventuell nach hinten los, also rede besser nicht mit klügeren Leuten. Abgrundtiefs, kein Begriff für die Wut, ich auf dich in deinem mächtigen Hass erschieden. Eine Gottheit wie mich an dergleichen zu beleidigen ist Blasphemie. Also kapituliere besser gleich, bevor ich meine Messer schleif und sie dir gezielt in deine dafür vorgesehene Fresse schmeiß. So langsam geht's mir echt zu weit, deine beste Zeit ist jetzt vorbei, weil ihr hässlich seid, werdet ihr exekutiert und im Rest verteilt. Wer hält denn das Niveau in dieser gottverdammten Szene? Unsere Taten werden heldenhaft belohnt. Unsere Felgen sind verchromt und mit jedem Blutspritzer, der an ihnen klebt, sieht man die Auswirkungen der Schnelldesinfektion. Ey, wer hält denn das Niveau in dieser gottverdammten Szene? Unsere Taten werden heldenhaft belohnt. Unsere Felgen sind verchromt und mit jedem Blutspritzer, der an ihnen klebt, sieht man die Auswirkungen der Schnelldesinfektion. Schnell, Schnelldesinfektion.